The opposition's party in Südkorea's Waffen-Konservativen Regime den inneren Machtkampf vor. Die parlamentarischen Fraktionsvorsitzenden der gemeinsamen demokratischen Partei und der Partei des Volkes veröffentlichten am 18. Juni jeweils einen Kommentar, in dem sie die regierende Partei der Neuen Welt und das Blaue Haus wegen der Streitigkeiten zwischen den innerparteilichen Fraktionen kritisierten. Einer Meldung des südkoreanischen Rundfunks KBS vom 19. Juni zufolge reichten die Parlamentarier der Oppositionsparteien dem Parlament einen Gesetzesantrag für die Annullierung der staatlichen Regelung der Geschichtslehrbücher ein.